Heute referiert hier das Heinersdorf-Bündnis. Die werden sich, glaube ich, auch selbst kurz vorstellen oder was dazu sagen. Es geht um den Moscheebau der Ahmadiyya-Gemeinde in Berlin. Ja, ansonsten denke, die Debatte wird ziemlich interessant auch im Anschluss. Kurze Anmerkung von mir. Wir sind hier in der Provinz in Köln. Da ist das alles ziemlich gesittet und gesättigt. Da gibt es nicht so viele Emotionen häufig. Wäre schön, wenn wir es heute auch sachlich, kritisch, solidarisch über die Bühne kriegen. Damit gebe ich dann das Wort direkt ab. Ja, wie gesagt, also über uns hast du ja eigentlich halt schon fast alles gesagt. Ich glaube, der Rest erklärt sich teilweise halt aus dem Vortrag. Erstmal danke, dass ihr alle hier hergekommen seid. Wir wollen uns auch noch beim AK bedanken, dass sie halt diese Sache gemacht haben. Und Verspätungen oder Sachen, die einfach mal zu spät organisiert wurden oder irgendwelche ganzen Verpeilersachen, die uns allen passieren, da müssen wir drüber hinwegsehen, weil wir oft genug davon ausgehen, dass irgendwie selbst Non-Profit-Arbeit irgendwie höchst professionell gestylt sein muss. Dabei machen wir das alles umsonst. Ich glaube, das müssen wir uns manchmal vor Augen führen. Deswegen fände ich es cool, wenn ihr erstmal mal ein bisschen Applaus für den AK macht. Um eine kleine Einstimmung zu geben, würden wir am Anfang einfach kurz was Gruseliges zeigen. Also das ist natürlich von uns. In der nach zahllosen Versäumnissen ebenfalls alle Dämme gebrochen waren. Seitdem machen sich Politiker aller Parteien plötzlich jede Menge Gedanken zum Thema Integration. Dabei setzt die in der Regel zwei Dinge voraus. Erstens die Bereitschaft der hier lebenden Ausländer, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Und zweitens die Toleranz der Bundesbürger, die Integrationswilligen auch aufzunehmen. Um beides ist es zurzeit schlecht bestellt, wie ein Beispiel aus Berlin-Pankow eindrucksvoll belegt. Weil dort eine friedliche muslimische Gemeinde eine Moschee errichten will, geht der halbe Stadtteil auf die Barrikaden. Wütende Proteste, auf die man beim Bau rechtsextremer Vereinsheime vergeblich wartet. Bürgeraufstand gegen 200 Betende, Oliver Margis und Hendrik Föhringer berichten. Nüchtern betrachtet geht es lediglich um 4000 Quadratmeter Industriebrache im Berliner Wohngebiet Pankow-Heinersdorf. Tatsächlich aber um viel mehr. Es geht um Glaubensfreiheit, um das Grundgesetz, um die Metropolentauglichkeit der Hauptstadt und um den Zustand der deutschen Multikulti-Gesellschaft im Jahr 2006. Das Projekt, ein zweistöckiger Moscheeneubau mit Minarett für eine deutsche Muslimgemeinde, abgesegnet vom zuständigen Bauausschuss. 1 Million Euro will die beim Verfassungsschutz bisher nicht auffällig gewordene Ahmadiyya-Gemeinde in den Neubau investieren. Das Grundstück gehört ihr bereits, der Imam beim Ortstermin. Ich sehe überhaupt kein Problem. Ich sehe, dass Moschee in dieser Ecke ist ein Schmuckstück für die Stadt und das macht dieses Stadtviertel schöner. Und das wird ein Ort der Begegnung und Ort des Friedens sein. Soweit die Theorie. Bürgerversammlung in einer Heinersdorfer Turnhalle vor 10 Tagen. Der Bezirksbürgermeister möchte die Anwohner über den Moscheeneubau informieren. Die kommen zahlreich und mit eindeutigen Absichten. Ich möchte gerne wissen, ob die Leute hier einen Kleinkrieg wollen. Dann wird ein böses Ende. Wenn hier wirklich eine Moschee gebaut wird, wenn die ganzen Kamelträger nach Pankow kommen, das gibt ein böses Ende. Das weiß ich hundertprozentig. Und der muss sich hier auch wegziehen. Tut mir leid. Wenn Fremde, Touristen nach Berlin kommt mit Auto, kommt ihr A114 rein. Als erstes großes Bauwerk von der Autobahn aus sieht er eine Moschee. Der denkt doch spontan, so doll kann ich mich doch nicht verfahren haben. Also das kann nicht sein. Und wir werden kämpfen gegen dieses Ding. Rund 800 Protestler warten vor der überfüllten Halle, drohen sie zu stürmen. Die Polizei kapituliert. Nicht mehr garantieren. Hier einen vernünftigen und vor allem gesundheit sicher nach Hause zu kommen, bitte ich Sie, gesittet und geordnet diese Turnhalle und auch die Schule zu verlassen. Und so endet die Veranstaltung, bevor sie richtig begonnen hat. Das ist doch die größte Schande, eine Moschee als erstes hier in unsere Bezirke. Pankow, Weißensee und Prenzlauer Berg. Da haben wir morgen die ganze ganzen Türken hier und die Russen und alles andere. Die haben schon die Häuser aufgekauft. Wie sieht das hier aus? Die warten. Mit Anleihen aus bürgerbewegten Zeiten wird im Saal weiter protestiert. Und dann demonstrieren die Heinersdorfer Bürger eindrucksvoll, wie es um ihre freiheitlich-demokratische Gesinnung steht. Die machen sogar Theater an der Schule, weil sie ein Kopftuch absetzen sollen. Ja, aber hier bei uns, hier im Stadtteil, wollen sie eine Moschee bauen. Heute sind sie friedlich und was morgen? Was übermorgen? Was in 5 Jahren? Das sind wie die Ausländer, oder was? Ich sag mal so, wir haben ja in den Ländern von den Muslimen haben wir auch keine Kirche für uns. Ich sag mal so, das gehört in das Land, wo der Glauben herrscht, gehört auch die Kirche hin und nicht hierher zu uns. Ich glaube, es ist wirklich eine Stimmung, als wollte hier ein Trainingscamp von Al-Qaida aufmachen. Und genau das ist es nicht. Wissen Sie, was vorhin hier abgelaufen ist? So die alten Sprüche der Bürgerrechtsbewegung, um Leute fernzuhalten. Das jagt einem dann schon den Schauer, den Rücken runter. Der zuständige Vertreter der Gemeinde steht inzwischen unter Polizeischutz und wird ins Kreuzverhör genommen. Wie stehen Sie eigentlich gegenüber Frauen? Das interessiert mich viel mehr. Die Bildung der Frauen in unserer Gemeinde ist besser als die der Männer. Steht in dem Koran, dass man Frauen schlagen darf? Nein. Nein, haben Sie gesagt? Sagen Sie es nochmal. Jetzt lese ich Ihnen die Koran. Ja. Haben wir den Frauen und Männer gleichberechtigt? Die Männer stehen über den Frauen. Und Gott hat sie von Natur aus vor diesem ausgezeichnet. So, und wenn ihr fürchtet, dass irgendwelche Frauen sich auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie und schlagt sie. Und dieser Mensch will eine Moschee hier bauen und ist das ein Lügner. Was glauben Sie, wie er diese Menschen hier verarscht? 120 Moscheen und muslimische Gebetsräume sind in Berlin offiziell registriert, bisher allerdings alle im Westteil der Stadt. Gegen die 121. Gebetsstätte geht im Bezirksamt Pankow seit der gescheiterten Bürgerversammlung eine wahre Flut von Brandbriefen und Telefonaten ein. Gegen Überfremdung, gegen vermeintliche Vorposten des Islam und gegen alles andere, was man nur vom Hörensagen kennt und dennoch bedrohlich findet. Die Reaktion war einerseits, dass Leute eher bedauert haben, dass es nicht zu dieser Bürgerversammlung kam, weil es doch Bedarf an Informationen und Meinungsaustausch gab. Und der andere Strang war doch eher so ganz massive Bedrohung gegen den Bau und auch gegen die Moschee selber, bis hin zu Ankündigungen, dort entsprechend aktiv zu werden. Das heißt konkret, wie aktiv? Das heißt konkret, den Bau zu verhindern, beziehungsweise dann die Moschee in Brand zu setzen. Bisher beten die Mitglieder der Berliner Al-Mahdiyya-Gemeinde in einer Behelfsmoschee in einem Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf. Den geplanten Neubau wollen sie ausschließlich aus Spendengeldern finanzieren. Der Gemeinde gehören überwiegend Pakistani an. Erkenntnisse über extremistische Bestrebungen der Gruppe liegen nicht vor. Die Leute, also das ist meine Botschaft an diese Leute, die die Moschee brennen lassen wollen, die sollen mal nachdenken, von welcher Position aus sie denken. Also sind die wirklich dann, wenn sie die Moschee brennen lassen wollen, sind die dann wirklich noch im Recht? Also ich bin nicht der Meinung, dass sie dann noch im Recht sind. Sind die nicht dann genauso Fundamentalisten wie die Leute, von denen wir uns unterscheiden wollen? Sobald man sagt, ich bin Muslim, heißt es, Terrorist. Und diesen Vorteil aus diesem Topf wollen wir rausspringen und sagen, nee, der Islam ist nicht so. Im Prinzip könnte mit dem Bau sofort begonnen werden. Aber der zuständige Imam will nun erst einmal abwarten und den Dialog mit Anwohnern suchen. Die zuständigen Behörden erwägen nun, die gesamten Bauarbeiten unter Polizeischutz zu stellen. Deutsche, die drohen, Gebetshäuser anzuzünden. Nicht nur Beobachter aus dem Ausland könnten solche Meldungen missverstehen. Ja, wie gesagt, also wir haben euch, glaube ich, erstmal so als kurzen Eindruck mit dem Video ein bisschen vermittelt, unter welchen Bedingungen wir halt im Nordosten teilweise Politik machen müssen. Bei dieser Turnhallenveranstaltung, die ihr gerade gesehen habt, waren halt 1700 Leute da. hat sich halt innerhalb einer Woche diese Mobilisierung dahin ergeben. Es waren im Vorfeld auch relativ viele Flugblätter, die spontan geschrieben wurden von einzelnen Akteuren. Also namenlos waren diese Flugblätter im Bezirk zu finden. Und da nur 400 Menschen halt reingepasst haben, wurde die abgebrochen. Und ich kann für mich persönlich sagen, dass ich mich noch nie Leuten vom Arbeitskreis Rechtsextremismus der SPD so nahe gefühlt habe wie an diesem Tag. Weil wir waren halt auch da und es war echt halt eine richtig fiese, gruselige Stimmung. So, also ähnlich über den Aufmärschen, obwohl ich das noch schlimmer fand. So. Und jetzt würden wir zur Gliederung weitergehen. Okay, das erste wäre halt der Punkt Ausgangssituation. Danach werden wir über die Ahmadiyya-Gemeinde reden. Danach geht es um die gesamtgesellschaftlichen Hintergründe, das heißt lokal wie auch so international, vor denen halt islamophober Rassismus entsteht. Dann geht es um die IPAP konkret, dann um die Rolle der CDU im Moscheebaukonflikt und später dann eben um die eher marginalere Rolle der Nazis, die aber auch trotzdem ein bisschen was zu melden haben. Und später werden wir dann nochmal ein bisschen allgemeiner in die freie Diskussion übergehen. Ja, hallo, auch von meiner Seite aus kommen wir zum Punkt der Ausgangssituation in Heinersdorf. Und zwar zur Frage, warum die Ahmadiyya-Gemeinde gerade in Heinersdorf ihre Moschee bauen will. Die bisherige Situation ist ja so gewesen, wie man auch im Film sehen konnte, dass sie halt in Berlin-Tegel in der Nähe des Flughafens, also direkt in der Einflugschneise, ein Einfamilienhaus besitzen, was aber viel zu klein ist für 200 Mitglieder. Außerdem ist es ja auch sehr laut durch die Flugzeuge, sodass sie sich halt ein anderes Gebäude irgendwo suchen mussten. Das Grundstück, was sie da erworben haben in Heinersdorf, ist 4.800 Quadratmeter groß und war auch recht günstig für sie, also ca. 1 Million Euro hat es gekostet. Zudem ist es recht gut erreichbar über die Autobahn, das heißt, alle Gemeindemitglieder können da relativ schnell diesen Ort erreichen. Ja, am 7. März 2006, da kam halt die erste Veröffentlichung über das Bauvorhaben zutage. Da wurde es in der Berliner Morgenpost ein Artikel veröffentlicht. Und der Antrag wurde auch zur selben Zeit vom Baustadtrat Martin Federlein von der CDU schon bewilligt. Am 9. März, also zwei Tage später, hat denn der Gemeindekirchenratsvorsitzende Uwe Müller seine Teilnahme an der Entscheidung über den Moscheebau in Heinersdorf eingefordert und worauf denn 150 Heinersdorfer und 14, unter anderem auch 14 NPD-Mitglieder vor der BVV, also vor der Bezirksverordnetenversammlung, das ist halt für die Bezirke sozusagen das Parlament, demonstriert. Und so unter anderem hat die NPD da auch Flugblätter verteilt und die Architektin, also ist eine Frau, die die Moschee entwirft, und sie wurde auch rassistisch beleidigt in den Flugblättern. Dann will ich ein wenig mehr auf die Ahmadiyya-Gemeinde selbst eingehen. Ich habe hier nochmal kurz eine Computeranimation von dem Bild. Und dann kommt jetzt das Logo von der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde. Also die Ahmadiyya-Gemeinde ist so eine Art Splittergruppe vom Islam, die sich Ende des 19. Jahrhunderts gegründet haben. Natürlich nicht in Deutschland, wie man sich irgendwie ganz gut vorstellen kann, sondern hauptsächlich in Pakistan ist sie aktiv, hat weltweit ca. 12 Millionen Mitglieder und arbeitet heutzutage unter dem lustigen Motto Liebe für alle, Hass für keinen. Also das ist jedenfalls einer der Sprüche, die sie am meisten propagieren. In Deutschland sieht es so aus, dass da 50.000 Mitglieder wohnen und allein 200 davon in Berlin. Also wir haben vorhin schon erfahren, diese Gemeinde in Berlin ist 200 Mitglieder stark. Und dann noch ein bisschen in Richtung dem Inhalt der Ahmadiyya-Gemeinde. Die haben eine besondere Auslegung des Islam und werden deswegen unter anderem von vielen anderen Moslems nicht nur verachtet, sondern verfolgt und zum Beispiel in Indonesien mit der Todesstrafe bedroht, weil sie zum Beispiel den Absolutheitsanspruch oder den Monopolanspruch von Mohammed bestreiten und zum Beispiel auch andere wichtige Propheten zulassen. Und das ist halt eines der wichtigen Dogmen des Islam eigentlich, dass es da nichts weiter gibt. Dann haben sie in Deutschland bereits 12 Moscheen gebaut. Also das ist nicht so, dass es jetzt die allererste wäre. Man kennt die Moscheen schon aus anderen Stadtteilen, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Gebieten Deutschlands. Die Mitglieder sind, wenn sie denn noch nicht lange länger in Deutschland wohnen, sind auch größtenteils Pakistanis, wenn sie denn daherkommen, weil sie dort zum Beispiel in letzter Zeit eine besondere Verfolgung auch erfahren haben. Dann Genau. Ja. Dankeschön. Sie genießen das Asylrecht. Also Sie haben politisches Asyl beantragt. Das ist der Grund, warum viele von Ihnen überhaupt hergekommen sind. Zur Gemeinde selbst, die wird von vielen als sehr konservativ eingeschätzt. Also sie hat ziemlich, wenn man jetzt von Christentum reden würde, fromme Ansichten. Also sie hält sich stark an den Koran und ist relativ dogmatisch, was auch zum Beispiel das Kopftuch angeht oder die Trennung beim Beten von Männern und Frauen. Will sich aber ausdrücklich, also das macht sie auch die ganze Zeit in der Öffentlichkeit, von Fundamentalisten und Gewalt generell abgrenzen. Also das betont der Imam Tariq auch immer wieder. Und so hat die Gemeinde eigentlich in der Öffentlichkeit ein ziemlich positives Bild. Der Verfassungsschutz wurde vorhin im Video erwähnt, der hat natürlich auch da schon Nachforschungen angestellt und einfach festgestellt, die machen nichts Böses. Also die haben da überhaupt gar keine bösen Gedanken gegenüber irgendwelchen Heiden oder so. Die haben nicht wirklich Missionierungsgedanken. Die sind eher mit sich selbst beschäftigt und mit ihrem Leben und mit ihrer Gemeinde. Und daher sind die nicht weiter vom Verfassungsschutz nicht weiter als gefährlich eingestuft worden. Und Leute, die kennen und auch Moslems anderer Gruppierungen sagen, dass es einfach angenehme Nachbarn sind. Also die sind in keiner Weise aggressiv oder so. Das kann man allerdings heutzutage von allen Moslems sagen. Also das bemühen sich inzwischen aufgrund medialer Öffentlichkeit natürlich alle Moslems zu betonen, dass sie sich von Gewalt abgrenzen und so weiter. Aber die Ahmadiyya-Gemeinde hat das schon gemacht vor 9/11. Also das kann man ihr schon bescheinigen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Club. Gut, gucken wir mal. Also ich will jetzt ein bisschen noch was zu erzählen zu den gesellschaftlichen Hintergründen, die halt in Berlin-Pankow, im Speziellen halt in Heinersdorf existieren, die halt dazu geführt haben, dass so eine ganz massive Anti-Moschee-Stimmung dort aufkommen konnte. Also es sind für uns halt nur Eindrücke, das ist das, was wir halt denken, warum das so passiert ist. Also es gibt natürlich diese mediale Aufmerksamkeit einmal im Zuge von 9/11, das ist ja eigentlich überall so, dass das Thema Islam und Islamismus, Terrorismus, was ja dann häufig auch gleichgestellt wird, so dermaßen verbreitet wird. Und es hat natürlich zu so einer tendenziell moslemfeindlichen Stimmung auch geführt und das auch sehr weit verbreitet. Zum anderen ist es so, dass es gibt halt so eine neue Welle von Kulturalismus. Das heißt, dass halt diese biologischen Rassenmerkmale in Anführungsstrichen durch kulturalistische Zuschreibungen führen dazu, dass negative oder positive Attribute bestimmten Kulturkreisen zugesprochen werden. Und damit arbeitet, da kommen wir später auch noch hinzu, ganz besonders die IPAP und die CDU. Sie sind halt keine Rassisten, wie sie selber sagen. Wir halten es halt von Kulturrassismus. Diesen Begriff gibt es ja nun auch schon ein bisschen länger. Interessant ist natürlich, was halt hier auch Heinersdorf ganz speziell ausmacht, es ist einfach ein Dorf. Das ist wie so eine Art geschlossene Gesellschaft und denen geht es halt explizit nicht nur um den Islam, der dort nicht hinkommen soll, sondern um alles Fremde, was in dieses Dorf kommt, ist neu und das muss erstmal kritisch beäugt werden. Also sie haben halt dort eine Kirche in diesem Dorf und es gibt auch in einem Forum, haben Leute aus Heinersdorf, ich glaube, das war bei Political Incorrect, geschrieben, sie würden halt auch auf die Straße gehen, wenn dort eine Synagoge gebaut werden würde. Also es geht erstmal um das ganz speziell Fremde und hier entlädt sich das natürlich an dieser Moschee, die dort gebaut werden soll. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Argumentationen gegen diesen Moscheebau in Heinersdorf. Also ein paar konnten wir ja schon mitkriegen bei dem Video. Dazu kommen halt Sachen, dass die Heinersdorfer befürchten, dass sie von den Ahmadis halt missioniert werden. So, das ist so eine Standardbefürchtung bei den Leuten. Dann haben wir ja gesehen, dass jedes Gotteshaus natürlich in das Land gehört, wo die Religion existent ist oder vorherrscht. Es gibt dann noch diese Extremismusdebatten, es gibt die Befürchtung, es könnten Anschläge auf die Moschee verübt werden oder ganz massive Straßenkämpfe zwischen Links- und Rechtsextremisten vor dem Hintergrund der Moschee dort entfacht werden und quasi Heinersdorf in das Fadenkreuz von Extremisten gerät irgendwie. Die Ahmadiyya-Gemeinde sei antisemitisch, da gibt es jetzt verschiedene Texte zu, da reicht leider die Zeit nicht, um darauf einzugehen. Und uns geht es auch nicht darum, die Ahmadiyya zu verteidigen, sondern hier um rassistische, kulturalistische Positionen aufzuzeigen und was passiert dort innerhalb dieser Bürgerbewegung. Dann gibt es die Argumente natürlich auch noch, dass die eigene Kultur, die westlichen Werte natürlich gefährdet wird und auch verderbt werden könnten von halt dem Islam in dem Sinne unter dem Einfluss der Ahmadiyyas. Ja, ganz unwichtig natürlich, es könnte natürlich durch hohen Zulauf der Besucherinnen und Besucher zu Staus und Parkplatznot kommen, aber es gibt da ganz verschiedene und natürlich die Standardsache, allgemeine Kriminalität wird steigen und Schulen würden, was steht, genau Gewalt an Schulen und all solche Geschichten, aber das ist ja auch, glaube ich, soweit bei ziemlich vielen Debatten bei solchen Geschichten. Das wäre zu den gesellschaftlichen Hintergründen, ansonsten gebe ich ab, geht es halt um die IPAB, die lokalen Akteure vor Ort. Ja, okay. Ja, hier seht ihr das Logo. Also ihr werdet auch später nochmal sehen, dass die IPAB nicht nur geistigen Dünnschiss verbreitet, sondern auch layouttechnischen Müll. Also, aber in wirklich pervers großen Mengen, also diese Sachen, die da verklebt werden, sind halt ungelogen, kann man gar nicht genau, auf einem ganzen Feld wie Köln kann man sich das vorstellen, den Bezirk vielleicht, den Großbezirk Pankow, Prenzlberg, Weißensee, kannst du da davon ausgehen, dass das überall klebt, wenn sie halt mobilisiert haben für Demos. Die wurde am 12.04.2006 offiziell gegründet und Primärziel ist halt die Verhinderung der Ahmadiyya-Moschee und haben aber auch formuliert in ihrem Gründungspapier, dass sie noch andere Themen aufgreifen wollen. Interessant ist, dass diese Bürgerinitiative mit einem Gründungspapier, Mitgliedsanträgen und allem Pipapo, was halt für so eine Initiative braucht, relativ kurz nach dieser Bürgerversammlung zustande gekommen ist. Entschuldigung, da ist ein Mann mit IK-Kennzeichen, Rote. Gehört dir jemand von euch, der wird gerade abgeschleppt? Okay. Ist der wirklich rot oder grün? Der ist rot. Okay, gut. Ja. Okay, und nun ist etwas ganz anderem. Ja, nicht was voll aus dem Konzept gebracht, verdammt. Auf jeden Fall, warum das so ist, warum irgendwie auf einmal ein paar, eigentlich quasi fast 3 Wochen ungefähr nach dieser Bürgerversammlung eigentlich schon eine komplett handlungsfähige Struktur steht, werden wir später beim Punkt CDU nochmal erklären. Unterstützung erhalten sie halt konkret, aber auch noch durch andere Akteure. Also die IPAB ist quasi nur der organisierte Arm irgendwie des Heinersdorfer Volkswillens. Es gibt halt Teile in der FDP, die haben am Anfang halt diesen Bau der Moschee halt auch verurteilt. Und da wurde das immer über diese Schiene gemacht, die Bürger wurden ja nicht gefragt. Obwohl das halt totaler Schwachsinn ist, weil jeder hat irgendwie im Kapitalismus nun mal die Möglichkeit und das Recht, sich halt ein Grundstück zu kaufen und da was zu bauen. Ja? Und da wurde halt irgendwie so getan, als wenn das irgendwie eine Übergehung wäre. Es geht ja nicht um den Bau einer Schule oder irgendwie eines Einkaufszentrums auf einem Friedhof oder so, sondern die Leute haben das gekauft und bauen da. Und so hat die FDP auch argumentiert. Dann gab es halt Schelte von ganz oben. Es gab dann auch teilweise Antifa-Kundgebungen, wo sich die Jungliberalen beteiligt haben, so mit Frisbee-Spielen gegen islamophoben Rassismus, so wie es halt Jungliberale nun mal machen. Und das Ding ist aber auch so, später wurde das halt negiert. Sie haben sich dann halt für interkulturelle Bestrebungen ausgesprochen. Aber wenn du halt mit Leuten redest von der FDP, die aus der Gegend kommen, dann hörst du halt auch ganz andere Töne. Ja? Also so, ich habe mit einem gelabert halt und der hat schon gesagt, naja, wenn die da halt das Moscheegelände anzünden, was halt auch im März 2007 passiert ist, dann ist das schon so in Ordnung. Also die Basis blökt anders. Ansonsten wird es halt von der lokalen Kirchengemeinde halt aktiv unterstützt. Aber dazu würde ich später noch was erzählen. Und jetzt würden wir uns so ein bisschen, ich würde ein bisschen erzählen, wie halt das aufgebaut ist, wer so die Akteure sind von der IPAB. Genau, also dann machen wir weiter. Also Mitglieder der IPAB sind unter anderem Joachim Zwittlik, das ist halt der aktuelle Vorsitzende. Der ehemalige Vorsitzende ist Heiner Fleck, den werden wir später in einem Video nochmal sehen. Der Heiner Fleck ist eigentlich halt auch jüdischen Glaubens so und eigentlich auch so, eigentlich relativ progressiv. Aber man hat halt im Rahmen dieses Moscheebaukonflikts gesehen, dass halt nicht nur so Rechtsreaktionäre sich halt dazu haben hinreißen lassen, sondern auch Leute, die halt irgendwie mit ehrbaren Ansprüchen wie Frauenrechte, Kampf gegen Homophobie, da irgendwie halt diese Koalition mit so einem rechtsoffenen Mitte der Gesellschaft Klientel begangen haben. Genau, weitere Person wäre halt Karin Reinke, ist halt die stellvertretende Vorsitzende. Herr Grünhagen, das ist ein Typ, der halt auch so, der filmt halt diese Demos, was so ein bisschen daran liegt, weil er auch geschäftsmäßig mit sowas halt zu tun hat, Videothek und so ein Scheiß. Und andere Person wäre halt Monique Benz, die ist halt auch so in Kleinhandel eingebunden. Die betreibt halt so ein Geschäft, wo Auto- und Firmenaufschriften hergestellt werden. Und es ist halt eigentlich auch beispielhaft für die Struktur der EPUB. Da sind sehr viele Leute, die im Leben stehen. Das ist halt nicht so wie wir, dass wir halt irgendwie alle irgendwie Studis und Punker und sonst Hartz-IV-Empfänger sind, sondern das sind halt alles Leute, die halt auch Cash und Struktur mitbringen. So. Und darum diese Bürgerinitiative auch irgendwie für eine Bürgerinitiative relativ fit handeln kann. Und ihre Sachen nicht kopieren muss, sondern einfach immer in hoher Auflage gedruckt zum Beispiel. Dann hätten wir noch eine andere Person, das wäre halt René Stadtgewitz. Der ist halt irgendwie eigentlich so der Frontmann in Bezug auf diese ganze CDU-EPUB-Vernetzung. Aber wir kommen später nochmal dazu, weil es halt sehr viele Personalunionen mit der EPUB halt gibt. Und er ist aber so Hassprediger Number One irgendwie auch in der Öffentlichkeit. Und wird von der EPUB irgendwie gerne immer ranrezitiert, wenn es darum geht, irgendwie der Öffentlichkeit irgendwie das Heinersdorfer Anliegen zu vermitteln, aber nicht aus EPUB-Mund. Genau, da haben wir sie alle. So. Okay, und jetzt würden wir noch mal kurz einen Film zeigen. Also wo die EPUB-Aufmärsche schon gelaufen sind und später werden wir noch ein bisschen das in Fakten noch mal darlegen. Wie sich das in Zahlen niedergeschlagen hat, diese Aufmärsche. Jetzt kommt das Video, glaube ich. Ah, nee, ich irre mich. Das ist die Propaganda. Mensch, mach das mal kurz. Herr Braumann hat auch nicht viel zu sagen. Also es sind halt irgendwie die Sachen, die sie halt einfach wirklich in pervers großen Auflagen überall geklebt haben. Also so. Die Heinersdorfer sind wieder mal auf die Straße gegangen. Protest gegen den geplanten Bau einer Moschee. Seit an Seit mit Rechtsradikalen. Das kann man nicht vermeiden, sagen sie. Nun sollte man dabei vielleicht eines klarstellen. Im Islam gibt es keine Amtskirche, die eine bestimmte Lehre festlegt. Man muss also genauer hinschauen, was ist das für eine Gemeinde? Möglicherweise wehren sich die Heinersdorfer ja zu Recht gegen irgendwelche Fundamentalisten. Katrin Zauter hat sich also erkundigt über die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde und war gestern Abend auch bei der Protestveranstaltung. Nein zur Moschee! Nein! Nein! Nein zur Moschee! Keine Moschee und am liebsten auch keine Muslime in Heinersdorf. Dafür zogen sie gestern wieder durch Pankow. Die Moschee-Gegner diesmal hatte die Interessengemeinschaft Heinersdorfer Bürger geladen. Hier in der Tinjusstraße in Heinersdorf hat die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde ein Grundstück gekauft, soll die Moschee stehen, aber die Anwohner lehnen das ab. Ist ja in Ordnung, die Türken oder die Araber oder die Moslems sollen leben, wie sie wollen, aber nicht bei mir, nicht in Pankow, nicht bei mir. Ich brauche doch nur in diese pakistanischen Gesichter zu sehen. Ich will die hier nicht sehen in Deutschland. Soweit ich mich über die Ahmadiyya, Jamaat, unterrichtet habe, ist ihr Anliegen, eben einen Kalifatstaat hier zu errichten. Dagegen verwahren sich die 200 Berlin. Also, da wir schon über die Ahmadis geredet haben, würden wir einfach jetzt so mit ein paar Fakten weitermachen. Also, genau. Also, wie gesagt, das war jetzt so eher so der emotionale Eindruck, wie halt das auf uns halt ständig gewirkt hat. So, du stehst halt mit 200 Leuten da, während halt einfach immer 1000 plus Rassisten an dir vorbeimarschieren. Das ist meistens eine Mischung aus so Normalbürgern, CDU-Mitgliedern, also dann Neonazis, meistens immer in einer relativ hohen Anzahl. Also wir würden das hier bei euch oder auch bei uns, würden wir das schon als einen eigenen Nazi-Aufmarsch, wenn halt 300 Nazis sich sammeln, das einfach schon ein eigener Nazi-Aufmarsch in den Aufmärschen war. Sorry, wenn ich manchmal die Bindewörter vergesse, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall sind das halt schon emotional relativ krasse Situationen halt für uns gewesen, die eine gewisse Hilflosigkeit auch mit sich bringen, weil die halt einfach immer wesentlich mehr waren. Und ich würde einfach jetzt mit dem ersten Aufmarsch mal kurz anfangen. Okay, das war halt der erste Aufmarsch am 20.05.2006. Der wurde aus einem Umfeld der EPUB angemeldet, unter dem Motto gegen Überfremdung unseres Bezirks, was halt natürlich ein klar offen rassistisches Motto ist. Und da hat sich auch gleich gezeigt, dass also dass halt das Bedürfnis zu handeln relativ krass war. Diese Personen, es gab vorher auch einen Nazi-Aufmarsch, der war im April gewesen, dass diese Person einfach keinen Bock mehr hatte, halt zu warten, bis irgendwas passiert oder bis die Nazis es organisieren, und hat dann quasi Bürgeraktion gegenüber Fremdung unseres Bezirks, so hieß das. Hat diese Demo organisiert, die ist halt mit 300 Teilnehmern gestartet, relativ mickrig, und hat am Ende halt 800 gefasst, was auch dafür spricht, dass, was es halt für einen Zuspruch in Pankow findet, weil sich halt relativ spontan einfach Leute angeschlossen haben. Also die ist halt irgendwie um 500 Personen gewachsen in binnen von anderthalb Stunden. Und es gab halt einfach da schon von uns die Einschätzung, dass die IPAP irgendwann sich halt da eingeklinkt hat, weil nämlich das Plakatmotto dann halt geändert wurde in eine wesentlich moderatere Variante, und einfach so eine offen rassistischen Schreihälse konnte die IPAP einfach halt nicht gebrauchen. Die war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht in der Lage, irgendwie eigene Demos zu organisieren. Und die Situation war da, wir waren halt da zum Beispiel und haben uns halt heruntergemischt und sahen, die haben uns halt erst für Nazis gehalten, weil wir alle in Schwarz da waren, und haben halt auch zu uns so gesagt, so, naja, irgendwie ist schon cool, dass ihr da seid und ihr findet auch richtig, wir sind ja auch auf eurer Seite, aber formuliert das mal nicht so hart. Was ja impliziert, dass man hart denken kann, aber nicht so sagen sollte. Und ich würde jetzt einfach weitergeben. Dann ging das Ganze weiter, also das ging am Anfang ziemlich schnell, dass da andauernd Aktionen waren. Ich glaube, ich muss mal so sprechen. Am 7.6.2006, also gerade mal 2 Wochen später oder gute 2 Wochen später, gab es den ersten wirklich von der IPAP organisierten Aufmarsch. Das heißt, die IPAP hat den angemeldet, hat da ein bisschen stärker mobilisiert, es wurden Plakate geklebt und es kamen dann letztendlich auch 1500 gruselige Personen. Also normalerweise ist in Pankow Fuchs und Hase ab 20 Uhr und die Bürgersteine werden hochgeklappt und vielleicht, wenn man Glück hat, trifft man noch 5 Nazis, die irgendwo pöbelnd rumstehen. Aber 1500 Menschen da oben war schon eine krasse Ansicht und es gab für Gegenaktionen Situationen, wo man ein bisschen von der Masse erschlagen war, die einem da gegenüberstand. Zu dem Zeitpunkt hat die IPAP noch sehr viel Wert darauf gelegt, zu betonen, wir distanzieren uns vom Extremismus jeder Art. Das haben die als allererstes ganz riesig auf ihre Website geschrieben und auch immer wieder erwähnt. Und es gab, hier sieht man auf dem Bild das Wort Demokratie immer wieder. Das heißt, sie haben sich als Demokratieverteidiger gegeben, haben was von Kalifat gefaselt und Scharia und sie wollen das alles verhindern und sind doch so super Demokraten. Und haben da halt die Ahmadiyya als totales Gegenstück davon stilisiert. Also die hätte irgendwie kein demokratisches Element und wäre sonst was, wäre nicht berechtigt überhaupt zu existieren und sollte verboten werden und alles Mögliche. Jo. Okay. Der nächste Aufmarsch war dann halt am 29.06.2006. Und zählte dann schon 2000 Personen, was halt irgendwie auch dafür, also für diese Mobilisierungsstärke halt spricht. Also diese Mobilisierung, wir wissen nicht genau, ob sie die halt virtuell intern gemacht haben, aber für uns waren die halt irgendwie immer nur in binnen einer Woche wahrnehmbar. Das heißt, die haben halt angefangen zu kleben, über eine Woche lang. Dann war halt eine Woche nach Plakaterscheinen irgendwie halt diese Demonstration. Und das fanden wir halt schon relativ krass. Und da gab es eine richtig massive Beteiligung durch Neonazis aus dem Brandenburger Umland. Und auch durch, Moment mal, ich glaube Bürgerinnennetzwerk Pax Europa heißt das. Ich habe es mir vorhin noch mal reingezogen. Das ist ein europaweites Netzwerk irgendwie von Bürgerinitiativen gegen Moscheebauten und Islamisierung. Und die sind halt auch extra angereist irgendwie aus Westdeutschland irgendwie, um an dieser Demo halt eben teilzunehmen. Und diese Tendenz, dass irgendwie halt so solche Leute halt sich mit denen connecten, die nimmt auch immer mehr zu. Und dazu werden wir später noch was sagen. Da waren auch noch also Leute wie Scheidt, so ein Holocaustleugner und so, die waren halt auch bei dieser Demonstration gewesen. Es war in diesem Sommer war das halt wirklich so der Magnet für alles, was irgendwo rechts und reaktionär war. Oder denkt, dass sie, oder von Leuten, die denken, dass sie Ahnung von Menschenrechten haben. Dann ging es fröhlich weiter im September mit einem erneuten IPAP-Aufmarsch, inzwischen dem dritten. Hier war schon langsam zu beobachten, dass die heiße Phase vorbei war. Also die Zeit, wo ganz viele Menschen da gewesen sind und ganz Heinersdorf wirklich auf der Straße stand. Also das Gefühl war da wirklich in keinem Haus mehr jemand drin in der Tiniusstraße, wo die Moschee gebaut wird. So langsam nahm das ab und die Anmelder hatten inzwischen so viel Not, dass sie auch die NPD mit einem eigenen Plakat, mit einem eigenen Transpi hat mitmarschieren lassen, so dass das inzwischen kein Problem mehr war, wenn da einfach ein Block Faschisten rumgelaufen ist und das hat die nicht weiter gestört. Denen war es dort erstmal wichtig, überhaupt noch genug Leute zu bekommen. Von unserer Seite aus gab es da zum ersten Mal eine wirklich etwas länger geplante Gegenkundgebung. Wir haben versucht, die ordentlich mit Musik zu unterdrücken, aber die haben ziemlich laut Nein zur Moschee gebrüllt. Und die waren einfach mehr als wir. Also das war ein komischer Zustand und der war echt ungewohnt von Nazi-Aufmärschen. Die waren einfach massiv mehr als wir. Und von uns kamen dann auch zu dem Zeitpunkt schon immer weniger, teilweise weniger als die üblichen 200. Und wir standen da, haben uns die Beine in den Bauch gestanden, bis die vorbeikommen und dann hinter zwei Bullenwannenreihen irgendwie versucht, irgendwas zu stören. An dem Abend haben wir uns gerecht und noch eine Sponti gemacht. Wie gesagt, diese Sponti lief halt durch Heinersdorf, also so, um dorthin zu gehen, wo sie wohnen. Was aber natürlich auch ein bisschen blöde ist, weil einfach keiner im Ort ist, wenn wirklich der ganze Ort bei der Demo ist. Am 27.12.2006 gab es halt noch eine Kundgebung gegen den genehmigten Bauantrag für die Moschee. Und da hat sich halt auch gezeigt, dass das Mobilisierungspotenzial allmählich nachlässt. Das liegt unter anderem daran, weil sich halt diese Heinersdorfer in einen realistischen und einen ideologischen Flügel unterteilen lassen. Der eine ist halt total auf Hasspredigt aus und hat halt Bock, irgendwie diese Moschee zu verhindern. Und der andere Teil versucht irgendwie, sagt halt, okay, die rechtlichen Mittel sind halt ausgeschöpft, das Ding wird jetzt gebaut. Und es bringt nichts mehr, auf die Straße zu gehen. So. Und diese Isolierung hat aber auch dazu beigetragen, dass sie sich halt auch verbal irgendwie immer weiter radikalisiert haben. Dazu werden wir halt später noch was sagen. Auf jeden Fall würde ich jetzt an dich weitergeben für den. Ja. Auch im kalten Winter, auch am 27. war schon kalter Winter, aber wurde weiterhin mobilisiert. Da gab es nochmal eine ganze Demo, nicht bloß eine lächerliche Kundgebung. Und bei diesem Aufmarsch war es nochmal besonders markant, dass inzwischen fast die Hälfte an Teilnehmern wirklich Neonazis waren. Wir haben hier so ein paar bekannte Gesichter, die uns später noch begegnen werden. Und es gab aus der IPAP-Demo, die sich von Extremismus aller Art distanziert, angeblich wirklich tätliche Angriffe auf Gegenkundgebungsteilnehmer. Also da gab es Verletzungen und offensichtlich waren die Angreifer da gewillt, den Leuten Schmerz zuzufügen. Das war ein krasses Beispiel. Wir konnten da nicht viel machen. Wir standen da eingekesselt von den Bullen und die Leute sind fast durchgekommen. Also der Typ jetzt so links mit dem Basecap, der gerade brüllt, das ist halt der derzeitige Vorsitzende der Pankower NPD. Und rechts daneben Michael Weiß ist halt auch so ein Anti-Antifa-Typ. Die waren halt auch an dem Übergriff beteiligt. So. Da fehlt noch der Teil zur IPAP kurz. Also um den IPAP-Teil noch kurz abzuschließen, man kann halt sagen, die haben sich ideologisch radikalisiert, sie haben keinen krassen Zulauf mehr wie früher und sie greifen quasi halt jeden Strohhalm, der ihnen irgendwie als politisches oder rechtliches Mittel in die Hände fällt. Das heißt, es gibt Abrissarbeiten auf dem Gelände der Moschee, also stellen sie eine Anzeige wegen Asbestverseuchung der Umgebung. Irgendwie, weil halt irgendwie die Sauerkrautfabrik, wo halt vorher, die halt vorher da gestanden hat, ne, weil die halt aus Asbest war. So. Und dann wird irgendwie ein Antrag gestellt, dass irgendwie kulturelles Erbe vernichtet wird, weil ja die alte Sauerkrautfabrik abgerissen wird und so. Also irgendwie ist es halt so, dass sie halt, das zeigt so ein bisschen halt die Verzweiflung, dass sie halt auch Aussprüche von Politikern immer mit Anzeigen oder Pressemitteilungen halt belegen, die sie sich früher irgendwie nicht so oft getraut haben, weil sie es nicht nötig hatten, weil sie einfach Demonstrationen bis zu 2000 Teilnehmerinnen hatten. Die Vernetzung hat auch zugenommen. Sie sind jetzt halt irgendwie mit Political Incorrect, was euch ja meistens halt ein Begriff ist, diesem Netzwerk gegen Islamisierung, was ich schon benannt habe, und der Achse des Guten halt eben vernetzt. Und Achse des Guten ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel für so eine eine antimuslimische Querfront, kann man sagen. Da sind halt Leute wie Vera Lengsfeld drin. Vera Lengsfeld ist in der IPAP, ist gleichzeitig CDU, auch Mitglied des Bundestages und aber auch Teil der Achse des Guten, wo sie halt zusammen mit Henrik M. Broder chillt und Henrik M. Broder wiederum irgendwie in der radikalen Linken teilweise gern gelesen wird oder auch zu bestimmten Veranstaltungen eingeladen wird und dort hofiert wird. Und wie gesagt, Vera wird von uns liebevoll immer nur Stasi-Vera genannt oder Frau Wollenberger, weil ihr Mann hat sie früher bespitzelt hat. Also wenn ihr mal in Pankow Frau Wollenberger begegnet, dann nennt sie auch so. Und jetzt würde ich einfach mal an dich weitergeben. Ja, also man hat ja vorher auch schon, ist ja auch vorher schon zur Sprache gekommen, dass eben sehr viele CDU-Mitglieder auch in der IFAB sind, dass es also fast deckungsgleich ist. Welche Rolle spielt eigentlich die CDU in der ganzen Sache? Nun, die CDU stellt der IPAP Geld zur Verfügung und natürlich auch Personen. Und außerdem wurde der, ist der Baustadtrat, der die Moschee damals bewilligt hat, 2005, Martin Federlein, auch ein CDU-Mitglied. Allerdings war das noch bevor das überhaupt ans Tageslicht gekommen ist. Also er hat den einfach bewilligt und wahrscheinlich hätte er ihn später nicht unbedingt nochmal bewilligt, wenn er gewusst hätte, dass seine Partei sich da auf den Anti-Moschee, auf den Anti-Moschee-Zug da aufspringt. Einige CDU-Mitglieder, zum Beispiel wie Bernd Lasinski, der inzwischen ausgeschlossen wurde, hat es dann so weit gebracht, dass er an der NPD-Demo, die es auch gab, mitgelaufen ist und das halt hinterher auch noch gerechtfertigt hat, indem er gesagt hat, naja, er muss halt mit denen laufen, weil es die einzigen sind, die sich da wirklich gegen, richtig gegen positionieren, so wie er das will. Ein anderer, Karl Henning, ist freiwillig aufgrund derselben Sache aus der CDU ausgetreten. Die Partei CDU findet inhaltlichen Rückhalt in der Gesellschaft. Ihre Argumentationen sind auch ungefähr so wie die der IPAP. Man muss auch sagen, dass 2006 Abgeordnetenhauswahlen waren und der Spitzenkandidat der CDU, Friedbert Pflüger, auch kurze Zeit auf den Zug aufgesprungen ist. Das auch ein bisschen mit unterstützt hat, diesen Anti-Moschee-Protest. Also, aber als er dann gemerkt hat, dass halt auch die Berichte im Fernsehen nicht so wohlgesonnen waren, hat er das natürlich wieder schnell fallen lassen aus wahltaktischen Gründen. Also ich würde zur CDU halt noch kurz was ergänzen. Es gab einen gut recherchierten Artikel in der Jungen Welt, der halt belegt hat, dass das Bauvorhaben irgendwie im Dezember 2005 auf einer Kreistagung der lokalen Pankower CDU besprochen wurde und dort als Wahlkampfthema festgeklopft wurde. Dazu haben sie halt irgendwie sich anscheinend die Dümmsten der Dümmsten aus der lokalen CDU gegriffen und sie zu einem Interview bewegt, wo sie halt das irgendwie auch stammelnd halt zugegeben haben. Und über eine Anfrage irgendwie der Grünen ist halt rausgekommen, dass dieser Bauantrag für die Moschee bereits im April 2005 vorlag. Also die drei Bezirke, die Ahmadiyya im Blick hatte, waren halt Pankow, Marzahn und Lichtenberg. Und das ging also quasi in den Parteien schon im April, Mai, Juni rum, bis halt irgendwie der Topf irgendwie bei Pankow gelandet ist und Federlein dieses Ding irgendwie halt bewilligt hat. Und das ist nämlich halt auch das Interessante an der ganzen Geschichte. Federlein bewilligt das Teil. Im Dezember wird das als Wahlkampfthema festgeklopft. Im März kommt es in der Morgenpost, die ja auch eine CDU-nahe Zeitung in Berlin ist, irgendwie ans Tageslicht. Die Heinersdorfer Bürgers gehen alle gemeinsam, 150 Leute, das Holler mobilisiert, wenn da nicht jemand mal hintersteckt, wenn nicht die CDU, irgendwie alle zur BVV, krakeelen halt rum. Die CDU stellt sich wieder als Mitte der Gesellschaft dar, verteufelt halt die Linke, also diesen, wie nennt man das so schön im CDU-Sprech, die Multikulti-Schwuchteln in Berlin werden verteufelt, weil sie halt den Moslems die Moschee geben. Und gleichzeitig wird sich von den Nazis distanziert. Also sie haben es damit geschafft, sich quasi als Mitte-Partei darzustellen, die es auch wert ist, gewählt zu werden, wenn man gegen die Moschee ist. Und das ist halt für uns eine ganz interessante Sache, weil nämlich komischerweise ist ja, was ich vorhin schon meinte, diese Bürgerinitiative nur ein paar Wochen später nach dieser Vollversammlung in der Turnhalle entstanden. Also, ein Schelm, der da nichts Böses denkt. Also wir vermuten halt, dass diese IPAP auf jeden Fall krass durch die CDU mit aufgebaut wurde. Und sie hat auf jeden Fall in Pankow, hat sie halt auf jeden Fall einen rechten Flügel, der hinter ihr steht. Das sind so Leute wie Herr Luther, der seinen Namen alle Ehre macht. Das ist in meinen Augen persönlich ein christlicher Fundamentalist. Der hat auch mal so eine Aktion vor 4 Jahren gebracht, wo halt Thesen angeschlagen wurden ans Berliner Rathaus, so wie es Luther auch gemacht hat, irgendwie wo er christlichen Religionsunterricht gefordert hat. Ich bin gleich fertig. Und so eine Leute wie zum Beispiel René Stadtgewitz haben 99 sich auch gegen die Umbenennung der Berliner Straße in Gabati-Straße ausgesprochen. Da haben eine Bürgerinitiative initiiert gegen diese Straße, Straßenumbenennung, weil Gabati war ein jüdischer Zigarettenfabrikant. In dessen ehemalige Villa halt die Reps 99 eingezogen sind. Das heißt, jede Argumentation der IPAP gegen Antisemitismus ist totaler Quark. in unseren Augen persönlich, weil sie selber antisemitisch argumentieren und sich an solchen Initiativen beteiligen. So, das wäre mein Beitrag zur CDU. Ja, gut, dann würde ich zum siebten und auch bis dahin letzten Punkt kommen. Danach soll es ja noch eine Diskussion geben. Also wir haben das sehr komprimiert heute, einfach auch wegen dem Zeitverzug. Ja, der siebte Punkt, ja, welche Rolle spielen halt unserer Meinung und unserer Einschätzung nach die Nazis in diesem ganzen Geschehen? Also wir glauben halt, also es ist zum Beispiel einmal ein Fakt, dass die Nazis natürlich von Anfang an und aus ihren Kreisen ist natürlich auch die allererste Demo entstanden, beteiligt waren, noch bevor es diese IPAP, diese Bürgerbewegung dort sich konstituiert hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite waren sie aber nicht die treibende Kraft. Also sie hätten von alleine niemals die Masse an Menschen auf die Straße bringen können, haben aber wiederum erreicht, dass sie als Teil dieser Bürgerbewegung wahrgenommen und auch akzeptiert werden konnten. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht, das ist klar. Dazu kommt, dass sie halt natürlich einen großen Anteil an Popularität und auch Akzeptanz natürlich dazu gewonnen haben, einfach durch diese Möglichkeit ihrer eigenen Präsentation. Sie laufen halt mit einem NPD-Transparent als eigenständiger Block innerhalb dieser IPAP-Bürgerbewegungsdemo rum. Und interessant ist natürlich, es gab auch eine IPAP-Demo, das sollte erst ein Fackelmarsch werden. Das wurde ihnen dann aber untersagt, so dass sie dann mit Lichter, mit so Knicklichtern da langgelaufen sind, während es schön abends war. Also das ist natürlich dann auch so ein ideologischer Überbau, so mit so einem Fackelmarsch und so. Das macht natürlich für diese Leute schon Bock irgendwie. Interessant ist, dass es gibt in Pankow zu den Wahlen zum Land, also zum Abgeordnetenhaus, ist die NPD halt nicht angetreten, weil sie halt eine Absprache mit den Republikanern getroffen hatte. Für die BVV, so, also für die Bezirksverordnetenversammlung, so. Und die Republikaner haben sich auch an dieser Mobilisierung gegen die Moschee beteiligt. Das hat dazu geführt, dass interessanterweise in Heinersdorf die CDU zwar Stimmen im Vergleich zur Wahl davor verloren hat, die Republikaner aber die höchsten Ergebnisse mit in ganz Berlin eingefahren hat, was dazu geführt hat, dass sie jetzt auch einen Abgeordneten innerhalb der Bezirksverordnetenversammlung stellen. Das ist Michael Rauschenbach. Und ja, und sie zeigen halt natürlich auch mehr, deutlich mehr Aktivität auf der Straße. Dazu kommt noch, wir wussten nicht genau, ob wir es hier einordnen soll. Es gibt ja keine richtige Chronik. Es blieb natürlich nicht nur bei Demonstrationen. Also es gab zum einen am 25. Juni 2006 an diesem Schornstein, der auf dem Gelände ist, wurde eine mehrere Meter große Reichskriegsfahne gehängt und mit dem Spruch dann noch drauf geschrieben, also daneben Nein zur Moschee. Und der bis dato am 21. März 2007 gab es auch einen Brandanschlag auf ein Baufahrzeug, was auf dem Gelände der Moschee geparkt war. Dazu gibt es kein Bekennerschreiben oder ähnliches, aber es ist, glaube ich, eigentlich klar, aus welcher Ecke das kommt. Das wäre das, und wir würden es hiermit auch abschließen. Ja, das ist noch ein bisschen schicke Propaganda. Also die Offensive D mischte auch mit, dieser Ableger von der ehemals Schill-Partei, wenn ich da richtig bin. Dann haben wir hier noch in der Mitte super Layout. Das ist, glaube ich, das ist von dieser NAPB, das ist eine lokale Anti-Antifa-Gruppe gewesen in Prenzlberg, ein Teil von Pankow. Ja, so sieht das dann aus. Damit würden wir das schließen und halt Statements oder Ähnliches zulassen. Ah, hier natürlich noch unsere Internetseite. Oh Gott, jetzt schon voll vergessen. Am 3. Oktober gibt es wahrscheinlich in Berlin, also es steht noch nicht genau fest, von Seiten der IPAP nochmal einen Aufmarsch. Wäre natürlich cool, wenn viele Leute da nach Berlin kommen würden. Außerdem gibt es später noch bundesweite Nachttanz-Demo gegen die Einheit. Das ist aber von einer anderen Gruppe. Ja, und am 15. November Antifa-Demo in Pankow gegen die lokalen Nazi-Strukturen. Werbung in eigener Sache. Damit bedanke ich mich erstmal und hoffe, dass hier reichlich Fragen und Beiträge noch kommen. Okay, da wir, wie schon gesagt, ziemlich im Zeitverzug sind, würden wir versuchen, dass so die Debatte bis 15 Uhr fertig ist. Das heißt, bitte Statements und Monologe wirklich kurz halten und prägnant halten. damit alle, die was sagen wollen, auch zu Wort kommen können. Und jetzt legen wir direkt los. Bitte erst nachfragen und danach Diskussionsbeiträge. Okay, das ist uncool, wenn man erst in einer hitzigen Debatte ist, dann fragt jemand, wann war nochmal das Datum. Es macht sich besser, wenn ihr erst wirklich nur kurze Nachfragen stellt. Ja, hört man das? Ja. Weiß nicht, ob ich Nachfragen und Debattenbeitrag so trennen kann. Versuch mal auch auf die Zeit ein bisschen Rücksicht zu nehmen, auf den Hinweis. Ihr habt so ein bisschen angedeutet, wer diese Protagonisten, Protagonistinnen sind von dieser Gruppe. Ich habe da so im Gegensatz zu Köln so ein bisschen den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, dass das Leute sind mit einschlägigen rechtsradikalen Biografien. Also wenn das so ist, könnt ihr vielleicht da ein bisschen was dazu sagen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen nach so Begriffen nachfragen, bei denen ich den Eindruck hatte, dass die so ein bisschen kreuz und quer gehen bei euch. Also ich würde gerne wissen, was islamophober Rassismus ist. Also was ist da vorhanden, aus dem dann der Rassist oder die Rassistin eine Rasse konstituieren kann? Dann habt ihr sowas wie kulturalistischen Rassismus verwendet. Da würde ich dann irgendwie die Gegenfrage stellen, was ist denn Rassismus, der nicht kulturalistisch ist? Also wann hat sowas gegeben? Dann habt ihr gesagt, als ihr diese Ahmadiyya-Gemeinde charakterisiert habt, die seien also sehr, sehr konservativ fürs Kopftuch und bei Geschlechtertrennung beim Beten und so weiter. Und da würde ich dann ganz gern wissen, wenn sich nach eurer Aussage das Reaktionäre und Rechte auf den Demos gegen die Moschee versammelt hat, ob denn Kopftuch und Geschlechtertrennung nicht reaktionär und recht sind. Und dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass ihr das so ein bisschen untergebuttert habt, dass es da ja in diesen Gegenbewegungen, die ich übrigens überhaupt nicht schön reden will oder so, also nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, dass da ja aber durchaus so Argumente wie Frauenrechte und Kampf gegen Homophobie und so weiter vorkommen. Und da weiß ich nicht, ob ihr findet, dass das was Schlechtes ist, wenn Leute sich irgendwie für Frauenrechte einsetzen, dafür, dass Schwule und Lesben irgendwie tun und lassen können, was sie für richtig halten. Bei den ganzen Gegenargumenten, die ihr da jetzt so angegriffen habt, ist mir so ein bisschen zu kurz gekommen, warum es sich denn lohnt, diese Moschee zu bauen. Also was spricht dafür, dass es da eine Moschee geben soll? Okay, wollen wir erstmal auf diese sehr Vielzahl von Fragen, die du jetzt gerade formuliert hast, antworten? Genau, also was ich mir jetzt notiert hatte, war islamophober Rassismus. Du willst von uns eine Definition haben oder wie sieht das aus? Was wir davon halten? Ja, es ist ja seit Ende der 80er Jahre ist das ja im Kommen, der sogenannte Kulturalismus oder Kulturrassismus. Also früher hat Rassismus halt so funktioniert, aufgrund von biologischen Merkmalen wurden halt Rassen konstruiert und an die dann angeblich miteinander unverträglich waren, wo es Überlegenheiten gibt, minderwertige Rassen, kennst du sicher, also der gesamte Rassismus, auch des Narzissmus und vorher. Und ja, Kulturrassismus ist halt relativ neu, da spielt auch Huntington mit rein, also er hat das auch ziemlich gepusht, dieses Thema. Es ist eigentlich sehr analog zum klassischen Rassismus, das heißt, es besitzt dieselben Mechanismen. Allerdings sind es nicht mehr Rassen, sondern Kulturen, die sich angeblich feindlich gegenüberstehen, die miteinander unverträglich sind, angeblich am unverträglichsten, also am reaktionärsten dann sozusagen der islamische Kulturkreis, wobei auch diese ganzen Kulturen überhaupt nicht ausdifferenziert werden, sondern es sind alles starre Blöcke, die monoton sind, nicht die unterschiedlichsten Strömungen werden auch überhaupt nicht berücksichtigt. Und ja, also wenn man solche Leute, die eben kulturalistisch argumentieren, als Rassisten bezeichnet, dann schreien die meistens auf und sagen, aber nein, sind wir doch nicht. Aber wir meinen eben, dass es eben ganz klar ein Kulturrassismus ist. Nämlich, wenn man davon ausgeht, dass es eben nicht geht, dass Moslems und Christen irgendwie zusammenleben, weil angeblich sie sollen da bleiben, was noch diese ethnopluralistische Scheiße damit reinkommt, von wegen jeder, die Kirche soll da bleiben, wo sie hingehört, oder die Moschee oder sowas. Meinen wir, dass das totaler Quatsch ist und man sollte das dann auch so benennen. Und auch wenn sich dann da Leute irgendwie angegriffen fühlen, wenn sie sagen, wir sind ja keine Rassisten, ja, dann müssen wir das denen eben erklären, weil wir nämlich denken, dass es eben auch ein Rassismus ist. Ergänzend dazu, Islamophobie ist halt, wie der Name schon sagt, die Angst vor dem Islam. Und wir verwenden das halt nicht irgendwie, um eine Antisemitismus-Debatte oder so zu konterkarieren, was ja von einigen Leuten halt mit dem Begriff gern gemacht wird. Wir verwenden auch den Begriff antimuslimischer Rassismus. Also für uns ist das punktuell gleichwertig. Ich würde noch mal kurz was zu der EPUB sagen. Ich finde es auch gut, wenn Leute halt spontan anfangen, irgendwie sich halt für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transmenschen einzusetzen oder auch irgendwie gegen patriarchale Strukturen vorgehen. Was ich halt irgendwie ein bisschen scheiße finde, ist bei diesen Leuten, also wenn du ein paar von denen kennst oder wenn du die auf der Straße siehst, hast du nicht das Gefühl, dass du es mit emanzipierten Menschen zu tun hast. Also nicht emanzipierten Menschen in einem Weltbild, wie ich es mir vorstelle, ja. Es sind halt Muttis und Papis, die halt irgendwie ihr Heim und ihren Garten und ihre Gartenzwerge verteidigen. So irgendwie, und das Aufbrechen patriarchaler Strukturen funktioniert dort halt auch nicht, weil nämlich auch die Frauen bei der EPUB irgendwie sich halt um Kaffee und Kuchen kümmern und die auch bei diesen Bürgerfesten, die sie ab und zu machen, sich auch geschlechterspezifisch um bestimmte Aufgaben kümmern. Außerdem habe ich diese Leute noch nie irgendwie auf dem transgenialen CSD oder irgendwelchen anderen korrekten Veranstaltungen gesehen. Und ich würde einfach abgeben und zu den Hintermännern nachher was sagen. Genau, also du hattest, glaube ich, auch noch gefragt, wie wir dazu stehen, was jetzt sozusagen überhaupt unser Anliegen ist in der ganzen Sache. Also natürlich auf diese kulturrassistischen und auch rassistischen im Übrigen von der NPD, von den Nazis, Proteste hinzuweisen, da Salz in die Wunde zu streuen oder den Finger in die Wunde zu legen und dagegen anzugehen. Das ist für uns immer relativ schwierig, weil relativ wenig Gruppen sich damit überhaupt befassen wollen. Das Thema ist relativ heikel, das ist eine Religion, und Islam, ja, es gibt auch so die Islamkritik, was für uns dann eher Fundamentalismuskritik wäre. Für uns ist es halt wichtig, dass wir nicht so verstanden werden wollen, dass wir hier eine Religion irgendwie verteidigen wollen. Es muss auch ganz klar sagen, uns gefällt es überhaupt nicht, was die Ahmadiyya-Gemeinde da, also diese konservative Ausrichtung, wollen wir in keiner Weise verteidigen. Es geht aber nicht darum, jetzt festzustellen, wer irgendwie emanzipativer agiert oder so, ob das die Ahmadiyya-Gemeinde ist oder ob das die IFAB ist. Wir wenden uns gegen diese rassistischen Auswüchse und ja, das wollte ich damit auch nur noch sagen. Und im Übrigen ist es auch eine emanzipative Errungenschaft, überhaupt das Recht, seine Religion ausüben zu können. Und das ist nun mal so, das ist ein Menschenrecht und das gilt es dann auch zu verteidigen. Also egal, ob die, was die da anbeten, es ist ihr Recht, ob sie einen Gott anbeten oder meinetwegen da im Sitzkreis sitzen und was anderes machen. Dann zur Geschlechtertrennung. Du hast gefragt, ob das nicht reaktionär wäre. Das klang jetzt so, wie eigentlich müssten die doch auf einer Seite marschieren, weil sie ja beide konservativ und reaktionär wären. Hast du, glaube ich, nicht gemeint, aber klang leicht so. Natürlich ist es reaktionär, Männer und Frauen zu trennen. So wie man eigentlich jede Religion als reaktionär bezeichnen kann, weil sie nicht emanzipativ ist von der Sache her, weil man sich unterordnet. Allgemein irgendwie nicht gerade ein freies Menschenbild halt, weil man ja immer eine Gruppe von Menschen hat, denen man sich zugehörig fühlt und eine Gruppe von Menschen, die irgendwie die anderen sind. Speziell zur Geschlechtertrennung habe ich aber neulich ein interessantes Argument gehört, ein ganz einfaches, warum das überhaupt in den Koran gekommen ist. Stell dir vor, du bist ein Mann, bist beim Beten und bist ein Moslem und betest und deswegen wirfst du dich nach vorne. Und dann stell dir vor, das machen lauter Frauen direkt vor dir auch. Dann hat einfach ein Moslem gesagt, es ist kein so schöner Anblick für die Männer, die werden dann unkonzentriert beim Beten. Also es gibt auch ganz einfache Argumente für so angeblich ganz schwierige Situationen. Ansonsten ist das einfach ein Element der Tradition des Islam und da würde ich jetzt die Ahmadiyya-Gemeinde jetzt nicht als besonders schlimm oder so bezeichnen. Die hat halt einfach nicht den Drang, die alten Traditionen aufzubrechen, sondern sie macht das in anderen Bereichen. Zum Beispiel hat die Finanzierung der Moschee hat allein die Frauengemeinde übernommen. Das haben nur die Frauen durch Spenden finanziert. Die haben sich darum gekümmert, dass diese ganze Moschee überhaupt gebaut werden kann. Und wir haben gehört, das ist eine Architektin, die das Ganze geplant hat. Also wenn man mal von diesen allgemeinen muslimischen Geschlechtertrennungen und so weiter absieht, ist die Ahmadiyya-Gemeinde da vielleicht sogar als ziemlich progressiv zu bezeichnen. dann kann man natürlich, was wir jetzt nicht, glaube ich, ganz so groß aufmachen sollten, Religion als Ganzes kritisieren und den Islam jetzt mit dem Christentum vergleichen oder mit dem Judentum oder mit dem Buddhismus und feststellen, wer reaktionärer ist. Belassen wir es dabei, dass, was Christoph eben gesagt hat, dass es einfach ein Recht ist, ein emanzipatives Recht, das im Laufe der Geschichte erarbeitet wurde, eine Religion auszuüben, egal wie doof das ist oder wie doof das andere finden, genauso wie es ein Recht ist, bestimmte Schuhe tragen zu dürfen, wenn da darauf nicht gerade Menschen irgendwie verunglimpft werden oder so. Also, ja. Okay, ganz kurz nochmal. Also viele Positionen, die jetzt auch nochmal von den Personen, also von meinen Co-Referenten hier wiedergegeben wurden, sind Einzelmeinungen innerhalb des Bündnisses. Also wir sind ein Bündnis und da gibt es, also ich zum Beispiel finde jetzt die Ahmadiyya nicht für progressiv, aber das sind einfach, das ist ein Bündnis und da gibt es verschiedene Positionen. Das ist einfach so. Grundsätzlich geht es darum, eine ausgewogene Religionskritik einzufordern, das ist das Allerwichtigste. Und wenn Rassisten und Nazis auf die Straße gehen und irgendwie mit Frauenrechten oder so ein Scheiß ankommen, also nicht, dass ich Frauenrecht für Scheiße finde, aber von hier, ja, dann endet das in Ring nationaler Frauen, die, und ich meine, ihr wisst, wo das hinführt. So, und das muss ich nicht haben. Da gibt es ganz klar rassistische und nationalistische Strukturen drin und das gilt es aufzugreifen. Und deswegen sitzen wir auch hier und haben natürlich innerhalb dieses Bündnisses auch verschiedene Positionen dazu. Ich werde mich nirgendwo hinstellen und für eine Moschee irgendwie demonstrieren. Das tut keiner. Ich demonstriere gegen Faschismus und Rassismus und das tun wir als Bündnis auch. So. Okay. Ja, lass du mal noch mal eine Frage stellen. Da hinten ist noch eins. Ich versuch's mal ohne Mikro, versteht man nicht. Ja, ich freue die Definition von antimuslimischem Rassismus doch sehr ausweichend. Du hast gesagt, also antimuslimische Rassisten nehmen Kulturen und deren Angehörige als unveränderbar wahr. Aber dann haben wir ja doch wieder eine Definition von biologischem Rassismus. Denn deine Definition schließt ja ein, dass es sich bei diesen antimuslimischen Rassisten um Leute handelt, die es für unmöglich beispielsweise halten, dass ein Muslim mit seiner Religion bricht. Dem Moment, wo ihm zugestanden wird, sich von seiner Religion zu distanzieren, ist es ja keine feste Eigenschaft mehr. Also insofern fand ich also dein Argument nicht ganz logisch. Ja, also das. Zweiter Punkt noch, also du hast gesagt, Islamophobie hast du definiert als Angst vor dem Islam. Da frage ich dich jetzt als Beispiel, dass also bei den Anschlägen aufs World Trade Center, die Leute, die da bei den Anschlägen aus dem 50. Stock rausgesprungen sind, also ob deren Sprünge auch islamophob motiviert waren. Die haben die Sinne aus Angst vor dem islamischen Anschlag rausgesprungen. Okay, ich glaube, auf die sachliche Frage gehst du ein und die Polemik gut, ich glaub, lassen wir Polemik. Frage, ich nicht einzugehen. Auf die erste Frage kann ich anmerken, dass die Bemerkung Starr sich sicherlich nicht darauf bezogen hat, dass die Menschen, die diesen Glauben besitzen, ihn nicht wechseln oder so, sondern das Starr ist einfach eine Sicht auf eine Religion, als einen monolithischen Block, als einen einheitlichen, als der gesamte Islam. Und da wird überhaupt nicht weiter differenziert, da wird überhaupt nicht zwischen Fundamentalisten und den ganzen verschiedenen Strömungen differenziert. Das ist damit gemeint. Und diese Sicht haben eben diese Kulturalisten. Ja, eine kurze Zusatzfrage. Also, sprich doch jetzt sehr allgemein. Ja. Warte mal kurz, kannst du gleich machen. Sie hat sich folgende Frage. Ich hätte eine theoretische Frage, die dann nochmal so ein bisschen auf eure soziale Praxis auch vor Ort. Würde, weil das nämlich in Köln natürlich auch mal ein bisschen darum geht, eine soziale Praxis vielleicht eine dialogische Richtung zu finden. Da auch zu sehen, ob ihr überhaupt mal den Versuch gemacht habt oder eure Erfahrungen zu berichten. Vielleicht auch die Teile, mag auch sein, dass es gar nicht eure Zielrichtung ist, aber vielleicht auch die Teile, die sich nicht so radikalisiert haben vor Ort, also eine soziale Struktur, wenn man sich die mal so anguckt, auch nochmal zu binden. Also macht ihr da was, seht ihr da eine Möglichkeit oder sagt ihr jetzt einfach, okay, das ist halt eigentlich nicht unsere Strategie, Sozialarbeit, die Strategie, die haben damit zu tun, aber in weiter Dialog als Mittel überhaupt, also die soziale Praxis spezifisch gegeben haben, für Möglichkeiten halt. Also neben der Aktion sind natürlich auch definitiv auch zu Wehr zu setzen, welche Art von Rechtsradikalismus. Okay, also ich versuche das mal. Also wir machen natürlich, also es gibt nur ganz punktuell und sehr marginal dort direkt in Heinersdorf Sachen zu machen. Also wir haben halt auch Kontakt zu Leuten in Heinersdorf. Ziel dieses Bündnisses ist ja unter anderem auch die Leute zu stärken, die halt eben nicht solche Positionen vertreten, sondern halt auch sagen, wo ist das Problem? So, und also wir hatten zum Beispiel auch Kontakt mit einer Muslima, die dort direkt in Heinersdorf wohnt, die nämlich auch damit, wir haben mit ihr ein Interview durchgeführt und sie hat halt auch davon berichtet, was für ein neuer Umgang mit ihr einfach stattfindet. Sie war halt Teil der Gemeinde, deswegen ja dieses geschlossene Gesellschaft Heinersdorf so ungefähr, und plötzlich wird es zum Problem, dass sie, also es war vorher kein Problem, dass sie ein Kopftuch trägt, jetzt ist es eins, weil jetzt ist sie ganz klar definierbar, du bist eine Muslima und du hast doch eventuell auch damit was zu tun. Es ist auf der anderen Seite vertreten, versuchen wir schon linksradikale Positionen auch zu vertreten. Das macht es natürlich nicht einfach. Also wenn ich irgendwie nach Heinersdorf gehen würde, dann kriege ich da Probleme. Also einige von uns kriegen da einfach Probleme, weil sie in der Öffentlichkeit auftauchen als Mitglieder des Bündnis Heinersdorf und dann sieht es dann ganz scheiße auf einmal aus. Im Übrigen, also ich weiß gar nicht, ob es da einen Jugendclub oder Ähnliches so richtig gibt, wo man da hingehen kann. Also in die Gartenkolonie Nordland möchte ich mich nicht setzen. Aber es gibt halt einfach solche, wir versuchen das schon in Ansätzen natürlich. Ja, ich würde das halt mal ergänzen. Also man muss halt auch sehen, es ist halt eine strukturschwache Gegend vor Ort. Die Jugendclubs, die vielleicht nochmal in der Nähe wären, wären halt Karo und so, aber das ist halt trotzdem nicht im Blickfeld dieser dörflichen Strukturen. Wir haben im Großbezirk Pankow Jugendclubs, also in Pankow, Prenzlberg und Weißensee. Wir machen dort auch Jugendarbeit und Infoveranstaltungen, wo sich dann auch teilweise im Rahmen von so Infocafés, die wir machen, auch Leute einfinden. Und die paar Leute, die es in Heinersdorf gibt, also vielleicht finden wir noch mehr, haben wir eigentlich mittlerweile schon so abgegrast. Also wir haben teilweise auch per Mail Feedback bekommen von Leuten, die halt dann, also konkret eine Person hat uns zum Beispiel immer mit Informationen versorgt und den haben wir halt später irgendwann mal getroffen. Der hat sich zum Beispiel über diese Heinersdorf-Sachen von so einer Reggae und Jar ist großartig Geschichte irgendwie wirklich zu einem linksradikalen Menschen halt politisiert. Und mit so einen Leuten arbeiten wir dann halt auch zusammen. Aber ihr kennt das in Dörfern, also Arbeit in den Dörfern ist immer eigentlich die Antifa-Gruppe von nebenan mit den Kids aus dem Dorf. Das ist halt das, was wir da machen können. Und die paar PDSler, die korrekt sind, die haben wir auch schon alle kontaktiert. Ja, es gab, will ich kurz noch ergänzen, also es gab in der Debatte auch Vorschläge, vielleicht ein Bürgerfest da zu machen und Tag der offenen Moschee oder sowas. Aber wir vertreten einfach auch die Ansicht, dass man mit den Leuten, die wir hier auch im Video gesehen haben, einfach nicht reden können. Also die sind so festgefahren auf ihrer Meinung, wir es dann auch nicht wirklich als unsere Aufgabe sehen, uns dann mit solchen Meinungen dann noch auseinanderzusetzen. Genau. Also heute Abend ist ja auch nochmal die Debatte What's the Climate und da wird, glaube ich, die Praxis- und Interventionsfrage häufiger auch drankommen. Dann ist der Klaus dran und dann hier Karlsruhe. Ah ja, dann jetzt mal mit Mikro. Ja, ich hatte noch eine Zusatzfrage zur Islamophobie-Diskussion. Also du sprichst von Leuten, die den Islam als Monolith wahrnehmen, ohne jede Differenzierung. Aber das ist ja schon sehr allgemein ausgedrückt. Also da denke ich, gehört auch schon zu, dann diese Leute auch konkret zu benennen, die Akteure, die Gruppen, die so etwas tun. Mobilisierungsproblem, sodass sie irgendwie ihren Mob nicht mehr angesprochen haben. Ja, also noch vielleicht eine Frage sammeln und dann so das Schlussstatement. Ich glaube, zur Frage der Islamophobie wird ja auch morgen nochmal groß Thema sein und so weiter. Ansonsten die Flurgespräche können immer auch hilfreich und weiterbringen. Gibt es noch irgendeine weitere gehende Frage, vielleicht zu einem anderen Aspekt noch? Nein. Dann versucht euch mal. Okay, wir teilen das halt auf. Also erstmal kommst du und dann reichen wir weiter an dich quasi. Also es gibt ja diesen Spruch, das Problem ist nicht der islamische Fundamentalismus, sondern der Islam an sich, der von einigen Leuten halt in Publikationen und auch in der Praxis halt gern gepflegt wird. Wir sehen das halt nicht ganz so krass, weil man muss halt überlegen, dass wir halt irgendwie auch nicht im luftleeren Raum Politik machen. Es gibt halt irgendwie Leute, die einfach mal komplett durchgeknallt sind, das sind halt also islamische Fundamentalisten, die gibt es. Und es gibt halt irgendwie Gemeinden, wie zum Beispiel die Ahmadiyya, wie soll ich sagen, also wir werden denen nicht beitreten, aber mit denen man halt zumindest reden kann. Und wir werden diese Leute nicht davon abhalten können, dass sie halt Moslems sind. Das werden wir nicht können. So, wir können die krasseste Religionskritik haben. Das geht denen komplett am Arsch vorbei. Wer gläubig sein will, will gläubig sein. Aber was wir halt machen können, ist, dass man eben, das ist jetzt klingt sehr realpolitisch, aber dass man halt einfach versucht, bei Strömungen, die halt nicht so krass radikal sind, irgendwie halt denen halt irgendwie nicht noch Steine in den Weg zu legen, einfach um halt eine liberalere Richtung innerhalb des Islam zu fördern. Aber was ich persönlich noch viel besser finde als das, weil ich bin kein religiöser Mensch, ist halt, dass wir als linksradikale Menschen versuchen müssen, in migrantischen Communities irgendwie halt linke Inhalte zu pushen. Und da gibt's halt einfach zurzeit eine richtig krasse Differenz. Es gibt halt nicht nur irgendwie religiöse kurdische Kulturvereine oder türkische Kulturvereine, die irgendwie, sagen wir mal, reaktionär sind, sondern es gibt halt auch Linke. Und man ist ein Problem, man muss nicht mit wirklich allen Inhalten dieser Leute konform gehen, aber ich denke, dass es halt sinnvoll ist, es ist nur meine Meinung, ja, dass es halt sinnvoll ist, sich mit diesen Leuten halt auseinanderzusetzen, um vielleicht auch linke Inhalte innerhalb der migrantischen Communities zu pushen. Aber dafür bedarf es natürlich auch einer längerfristigen Auseinandersetzung mit den Linken aus den migrantischen Communities. Also ich will jetzt nicht, dass die und wir aufmachen, aber hier sitzen ja auch vorwiegend nur Weiße gerade. So, es ist einfach Fakt, dass es so schon einfach so eine Trennung gibt. Und deswegen wäre halt eine Diskussion, einfach mal wieder diese ersten Schritte wagen, mit migrantischen linken Gruppen zusammenzuarbeiten, einfach wichtig. Und nicht nur im Rahmen von Anti-Ra-Camps und so. Und ich denke, dass das vielleicht perspektivisch besser ist, als irgendwie so, keine Ahnung, halt irgendwie halt zu sagen, wir wollen halt einen liberalen Islam oder so. Für uns ist es in der Praxis einfach auch ein Problem, zum Beispiel in der Bahamas hat Sören Pünya mal einen Artikel geschrieben, da wurde zum Beispiel empfohlen, dass man halt gegen die Moschee und gegen die Leute in Heinersdorf vorgehen sollte, was aber in der reellen Praxis für uns bedeutet hätte, irgendwie den IPAP-Leuten quasi noch ein Geschenk zu machen, weil sie definieren sich selbst ja auch nicht als Rassisten. Das heißt, wir hätten die damit praktisch unter die Arme gegriffen, so sehr wir auch keine Freunde von Gotteshäusern sind. Ja, mir ist nicht so ganz klar, was deine Frage da sollte mit der Islamophobie und dem monolithischen Block. Ich glaube, klar gemacht zu haben, dass sich das mit dem monolithischen Block eben auf die kulturalistische Ansicht von Kulturen bezieht. Also es nicht nur auf den islamischen Kulturkreis, sondern sämtliche Kulturkreise. Alle Huntington sind nicht besonders ausdifferenziert, sondern sie sind halt starre Gebilde, die sich da feindlich gegenüberstehen, werden auch nicht erklärt, also soziale Ursachen für Konflikte in der Welt werden einfach negiert. Und es wird bekommt kulturelle Ursachen werden da vorgeschoben. Und das ist eben diese Sichtweise unter anderem der Leute in der IPOP und in der CDU und der Heinersdorfer Mehrheitsgesellschaft. Und sicherlich kann man auch ein islamophober Mensch sein, ohne dass man ein Kulturrassist ist. Man kann den einfach so scheiße finden, ohne dass man jetzt diesen ganzen kulturrassistischen Überbau da in sich trägt oder diese Ideologie in sich trägt. Und mit Islamophobie meinen wir eben einfach die Feindlichkeit gegenüber dem Islam. Und es ist auch klar, dass dieser Begriff durchaus umstritten ist, aber wir verwenden ihn eben. Das Letzte. Also um das, wie gesagt, sind ja alles innerhalb eines Bündnisses verschiedene Meinungen. Ganz klar ist natürlich, also ich für mich persönlich und auch eigentlich das Bündnis definiert natürlich diesen kulturellen Rassismus ganz einfach, wenn nicht mehr in Form von biologischen Vorgaben in höher oder minderwertige unterteilt wird, sondern in kulturalistischen Zuschreibungen. Ganz einfach. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Islamophobie im Übrigen ist eh ein umstrittener Begriff. Ich für mich würde ihn jetzt nicht benutzen. Ich benutze halt den Begriff des kulturellen Rassismus. Um mal auf deine Frage zurückzukommen. Also die Einschätzung, warum es am Anfang doch relativ viele gab und dann später weniger. Also es gibt mehrere Faktoren. Also zum Anfang waren wir eh ein bisschen überrascht, dass es doch so viele Leute sind, die da so dermaßen abdrehen. Also es gab zum einen gab es einen Unterschied und einen Wandel innerhalb der Argumente gegen die Moschee. Am Anfang, wie wir gesehen haben, waren es ja die, oh Gott, die Türken und die Russen kommen. Also wirklich ganz plattester Rassismus. Und dann später kam halt auch diese Frage der Frauenrechte innerhalb des Islam, die Rechte der Schwulen, Lesben, Transmenschen. So dass man dieses Etikett des plumpen Kneipenrassisten sich nicht mehr aufdrücken hat lassen. Das meinte ich dann nämlich vorhin auch, sie würden auch gegen eine Synagoge demonstrieren. Damit haben sie sich ja selber entlarvt. Dann gibt es zum Beispiel, sie hatten ein Volksentscheidsersuchen gestellt, also sie haben versucht, einen Volksentscheid gegen die Moschee in Berlin zu initiieren. Das wurde aber abgelehnt, weil es halt verfassungswidrig ist, gegen die Religionsfreiheit geht. Das war so ein Break für ganz viele Leute. Vorher war immer, wir schaffen das und die Moschee wird hier nicht gebaut. So, und dann auf einmal wird der Volksentscheid abgelehnt. Das sollen auch 7000 Unterschriften vorher erstmal gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, das passiert dann bei ganz vielen Leuten. Das Ding ist gebaut. Es wird jetzt am 16. Oktober, wenn ich das richtig weiß, wird sie eröffnet. Und es ist wirklich, ab diesem Punkt gab es einfach diesen Break. Es wurden zunehmend weniger Leute, dafür aber der Anteil an organisierten Rechtsextremen höher. Also an Kameradschaftsaktivisten, es war ein hartes Bild, bei 400 Leuten ca. 200 Nazis zu sehen. Das war ein echt beschissenes Bild. Und das sind so diese... Das ist unser Eindruck, warum es einfach dann abgeflaut ist. Wir werden gucken, was jetzt nach der Eröffnung passiert, ob vielleicht was während der Eröffnung passiert, aber schauen wir einfach mal. Es wird, im Übrigen glauben wir auch, dass es zunehmend radikaler wird, der Protest. Also es gab ja am Anfang einfach die Demonstration, bla bla bla, und dann die Reichskriegsfahne bis hin zu dem Brandanschlag. Gut, dann mit diesen Worten und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich und wünsche euch noch viel Spaß. Jetzt machen wir hier so ganz kurz, knapp ein Päuschen von 5 bis 10 Minuten. Dann hoffen wir, dass wir die Referenten Perk Hüskin, Christoph Butterwege und Karin Priester hier an dieser Stelle dann begrüßen können zur Frage Rechtspopulismus und spätbürgerliche Gesellschaft. Wo ist der Zusammenhang, wo ist die Differenz, wie geht die ganze Scheiße weiter? Danach die ganzen Fragen, die jetzt vielleicht auch schon angeklungen haben. Wie konstituieren sich antimuslimische Ressentiments? Gibt es diese oder nicht? Wird es mehrere Workshops zu geben, wo man das vielleicht auch vertieft debattieren kann? Dann bis gleich.